Seemanns Garn ist abgespult, der Faden ist verloren. Ich ziehe meine Schultern hoch, hab lang nicht so gefroren. Die halbe Liebe machte krank, ich fühlte mich verlassen, alt, müde, töricht, ausgebrannt und konnte dich nicht hassen. Bitterkeit fraß ich begierig in mich rein. Jetzt möchte ich nach langer Zeit nur wieder glücklich sein. Noch einmal sitze ich bei dir, genieße diese Stunde. Doch gehe ich jetzt nicht, gehe ich ganz sicher vor die Hunde. Ich weiß nicht, ob du verstehst, drum drück ich dich nur stumm und schaue auf der Straße dann mich nicht noch einmal um. Das Seemanns Garn ist abgespult, der Faden ist verloren. Tief atme ich und weiß genau, ich werde neu geboren.